Gedanke. Vom Lichten und Guten. Die Physis eines Menschen soll von uns in Ruhe gelassen werden. Das wahre Wesen des Menschen soll, formlos, sein. Alles Werkschaffen hat bei uns zu Reaktionen geführt. Die Substanz ist hart, ihre Natur ist wie eine Gewalt anzusehen. Uns Menschen hat etwas Gegebenes geprägt. Gut soll da sein, dass wir wieder davon ablassen können, den Dingen etwas einzuschreiben. Da nehmen wir uns zurück und sind, was wir sind. Nach und nach finden wir uns dabei.